Modelltest 1. Bitte eine Pizza, Herz-Kreislauf. Funktionelle Nahrung bald anhand des persönlichen Genprofils? Eine Krankheit hat viele Väter. Die Mutter ist immer eine falsche Ernährung, lautet ein Sprichwort. Die herausragende Rolle der Ernährung für die Gesundheit ist in der Tat allgemein anerkannt. Und das Wissen über das, was in einer Mahlzeit steckt und was davon dem Organismus nutzt oder schadet, nimmt fortlaufend zu. War der Blick über den Tellerrand früher eher beschränkt auf das Zählen von Kalorien und die Ermittlung von Vitaminen gehalten, befassen sich die Forscher nun zunehmend mit dem gesamten Spektrum biologisch aktiver Inhaltsstoffe eines Nahrungsmittels. Lasst eure Nahrung Medizin sein und eure Medizin Nahrung. Nach diesem 2400 Jahre alten Motto von Hippokrates sollen die gewonnenen Erkenntnisse vor allem dazu genutzt werden, die Gesundheit zu fördern. Für die Nahrungsmittelindustrie und die mit ihr kooperierende chemische Industrie tut sich damit ein riesiger Markt auf. Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Atemwegserkrankungen, diesen chronischen Leiden will die Nahrungsmittelindustrie mit besonderen Produkten zu Leibe rücken. Als lohnende Zielgruppe ist ebenso das Heer der Fettleibigen ausgemacht, das heute bereits eine Milliarde Köpfe zählt und neben den überflüssigen Pfunden erhebliche gesundheitliche Beeinträchtigungen mit sich herumschleppt. Functional Food, also funktionales Essen, lautet der Fachbegriff für gesundheitsfördernde Lebensmittel. Per Definitionem sollen sie einen wissenschaftlich nachgewiesenen, gesundheitsfördernden Nutzen besitzen. Der Konzern Unilever hat kürzlich beispielsweise eine Margarine auf den Markt gebracht, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorbeugen soll. Der Brotaufstrich ist mit Sterinen angereichert, einem natürlichen Inhaltsstoff von Raps. Bei regelmäßigem Verzehr kann er den Cholesterinspiegel um mehr als 10% senken, wie in klinischen Studien gezeigt wurde. Die Zutaten für funktionelle Nahrungsmittel können durchaus alte Bekannte sein, etwa Lebertran, mit seiner nachgewiesenen positiven Wirkung auf die Gesundheit. Diese wird den sogenannten Omega-Fettsäuren im Fischöl zugeschrieben. Leider fehlt es dem Lebertran an Wohlgeschmack, und er steht nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung. Forscher des Chemiekonzerns BASF in Ludwigshafen, wo man sich ebenfalls mit funktionellen Lebensmitteln beschäftigt, haben das Erbgut von Raps und Lein so verändert, dass die Pflanzen drei der besonders begehrten Fettsäuren bilden. Das genmanipulierte Leinsamenöl besteht zu mehr als 20% aus diesen Fettsäuren. Dieses Öl könnte direkt verwendet werden. Denkbar wäre auch, die Fettsäuren aus dem Öl zu extrahieren und dann beispielsweise Milchprodukten zuzusetzen. Unzweifelhaft ist der Markt für Functional Food im Wachsen. Die Produkte, die im Supermarktregal inmitten des gewöhnlichen Sortiments stehen, werden trotz ihres zum Teil recht hohen Preises gekauft, denn die Konsumenten erhoffen sich, Krankheiten vermeiden und ihr Wohlbefinden verbessern zu können. Über die Balance zwischen Gesundheit und Krankheit entscheidet jedoch nicht allein die Ernährung. Einen Einfluss hat, neben vielen äußeren Faktoren, ebenso die genetische Ausstattung eines Menschen. Jüngsten Forschungsergebnissen zufolge schützen beispielsweise Kohlgerichte vor Lungenkrebs. Allerdings gilt dies nur für 10% der Bevölkerung, die über eine spezielle genetische Konstitution verfügt. Im menschlichen Erbgut gibt es offenbar eine Vielzahl solcher Gene, die unterschiedlich ausgeprägt sind und damit auf differierende Ernährungsbedürfnisse hinweisen. Eine optimale Ernährung sollte deshalb, nach Ansicht des Ludwigshafener Ernährungsexperten Martin Jager, auch dem Genotyp eines Menschen gerecht werden. In der Pharmaindustrie arbeitet man schon seit 10 Jahren an Medikamenten, die auf das Genprofil eines Patienten zugeschnitten sind. Dieses Konzept soll nun auch auf die Ernährung übertragen werden. Schon wird von einer personalisierten Ernährung gesprochen. In den Vereinigten Staaten kann man sich nach Angaben von Jager für $99 eine Genprofilanalyse anfertigen lassen, verbunden mit Empfehlungen zur optimalen Ernährung und sinnvollen Nahrungsergänzung. Anhand eines Abstriches von der Mundschleimhaut werden insgesamt 18 Gene erfasst. Aus diesem Genprofil wird ein Ernährungsplan erarbeitet, der alles vermeidet, was für diesen individuellen Organismus nicht bekömmlich ist. Aber der Plan enthält alles, was den betreffenden Organismus stärkt. Auf den Trend zur personalisierten Ernährung baut ein weiteres Projekt des BASF Chemiekonzerns. Gemeinsam mit einem neuseeländischen Unternehmen entwickelt man ein Vermarktungssystem für entsprechende Getränke. An den Automaten, die frisch zubereitete Milchshakes ausgeben, soll der Konsument ein Getränk erhalten, das auf sein Profil zugeschnitten ist. Bevor der Automat die entsprechenden Inhaltsstoffe mischt, muss sich der Benutzer zunächst durch ein Menü von 20 Fragen arbeiten. Er kann sein Profil aber auch auf einer Chipkarte speichern. Der Erfolg von Functional Food und personalisierter Ernährung, da sind sich die Fachleute einig, wird auch von der Seriosität der Produkte abhängen. Cholesterinfreies Mineralwasser, wie es vor einigen Jahren in Deutschland beworben wurde, hat das Vertrauen der Konsumenten in neuartige Lebensmittel nicht gerade gestärkt. Darüber hinaus dürfen auch die kulturelle Bedeutung des Essens und die Freude am Essen nicht unterschätzt werden. Eine Mahlzeit, die aus Bausteinen modular und individuell zusammengestellt wird, wird mit einem traditionellen guten Essen im Kreis der Familie oder Freunde nicht konkurrieren können. Gänzlich suspekt dürfte der Trend werden, wenn man in der Pizzeria anstatt der Capricciosa eine Pizzaherzkreislauf wählt und auf der Rechnung anschließend noch die entsprechende Medikamentenempfehlung aufgedruckt findet.